Abschnitt 48 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Der tote Hund und der lebende Jude. Kapitel 3, Teil 4. Ich warte. Über 2 Stunden bin ich mit dem Alten umhergegangen, und unaufhörlich hat er in den mystischen Gässchen der abendlichen Nekropolis geredet, bis ich ganz verwirrt wurde. Der erste Augenblick, da ich allein bin. Ich stehe vor einer Telefonzelle neben dem Kunstgewerbemuseum. Ein weißes Plakat klebt an der Glastüre. Einwurf, eine Metallkrone oder 2 50-Heller-Stücke. Oben in der Kramarvilla sind einige Fenster beleuchtet. Ein Kanaldeckel drückt sich in das Straßenpflaster wie ein karierter Flicken auf grauem Stoff. Was will der Alte von mir? Wozu spielt er mir seine Ahasverus-Rolle vor? Ich setze mich niemals, war, bevor er zu menschlicher Verrichtung schritt, sein letzter Satz. Plump. Aber hatte nicht vor 9 Jahren die Madame im Kuppeleihass von Ofutak ungefragt bestätigt, der da legt sich niemals in Bett, wenn er mit Madel beisammen ist? Damals waren wir, der Oberleutnant und ich, militärische Kontrollorgane gewesen. Dumm, stundenlang Dinge aus alten Zeiten zu erzählen, die er nicht wissen kann. Er hat sie gut erzählt, gewiss. Unkontrollierbare Sachen. Kein Enkel dieser Toten ist noch am Leben, kein Urenkel, niemand, der mehr von ihnen weiß, als in den Büchern steht oder auf ihrem Stein. Seltsam immerhin, dass er unbeobachtet an einem Grabe betete, lange betete, an dem gleichen, an dem ich ihn vor einem Vierteljahrhundert beten gesehen. Zu jener Zeit hatte ich ihn auf 80 Jahre geschätzt oder auf 90. Von der kleinen Camilla habe ich schon lange nichts gehört, mehr als 15 Jahre nichts. Sie lebt in Wien und hat 2 Töchter, die mindestens so alt sind, wie Camilla damals war. Vielleicht leidet sie Not. Er kauert wie ein Gassenjunge. Aus den Fenstern könnte man ihn sehen. Warum er auf Herrn Jonas Lieben so geschimpft hat? Wahrscheinlich hat ihm der etwas angetan. Oder will er einer schlimmen Auskunft im Voraus entgegentreten, die ich bei Herrn Lieben einholen könnte? Ganz schlau. Denn eine schlechte Auskunft bekäme ich gewiss, wenn ihn Herr Lieben kennt. Er hat seinen Gruß nicht erwidert. Das kann jedoch darauf zurückzuführen sein, dass ein Fremder verdächtig ist, der derart spät aus dem Haus kommt. Eines ist sicher, wenn je ein Mensch imstande wäre, einen anderen höhnisch von der Schwelle zu stoßen, der sich mit dem Kreuze schleppte, keinem wäre es so zuzutrauen als diesem Manne, der selbst Tote aus dem Grabe stieß. Wenn Christus einen Menschen für ewig zu verfluchen vermocht hätte, so nur diesen da, den ewige Strafe nicht gebessert hat und nicht bessern konnte. Der Alte ist wieder bei mir. Er scheint zur Realität zurückkehren zu wollen, ob ich ein Prager sei. Mein Name? Vom Zderas? Nein, aus der Melantrichgasse. Er kennt die Straße nicht. Ich bezeichne sie. Ach so, die Schwefelgasse. Er weiß den alten Namen. Auffallend, dass er den Zderas kannte, das versteckte Gässchen der Neustadt mit den tolerierten Häusern und gerade die Kischs, die dort eines inne hatten. Ich muss doch auch etwas über ihn erfahren können. Hat er mich gefragt, so kann ich auch ihn fragen. Womit hausieren Sie? Mit Kamin. Mit Kamin? Geschnittenen Steinen? Nein, mit geschriebenen. Mit heiligen Kamin gegen Unbill. Mit Amuletten also? Wir nennen es Kamin, Ich werde Ihnen eine zeigen. Er lehnt sich an die Kaibrüstung und kramt in seinem Sack. Ein Liebespaar geht langsam in der Richtung zum akademischen Gymnasium. Er wartet, bis die beiden vorbei sind. Ein kleines Pergament rollt er auseinander. Es ist sechseckig geschnitten. Durch den obersten Winkel ist ein langer Seidenfaden geschlungen. Beschrieben ist das Ganze mit hebräischen Schriftzeichen, mit Worten aus 5 Buchstaben bestehend, die in verschiedenen Arten über und untereinander angeordnet sind. Ein altes, erprobtes Schriftstück gegen Not und Krankheit. Wie viel wollen Sie dafür geben? Was kostet es? Was können Sie bezahlen? 60 Kronen. 100 kostet es. Wollen Sie 100 geben? Ich werde nachsehen, ob ich so viel bei mir habe. Seine Augen schleichen in meine Brieftasche. Geben Sie mir 120. Was macht Ihnen das aus? Ich aber bin ein alter Mann, der nicht leben kann und nicht sterben und nicht liegen und nicht sitzen und viel mitgemacht hat. So wahr ich sterben will, ich beneide den krepierten Hund, von dem ich Ihnen erzählt habe. Wir gehen weiter. Ich möge die Kamee um den Hals tragen. Am Freitagabend müsse ich sie ablegen und samstagabends wieder nehmen. Denn am Samstag darf man nichts tragen als die Kleider. Klammer auf. Bizarr, dass dieser Mensch, der wie mit dem ewigen Unheil beladen durch die Welt wandert, gerade Glücksbringer verschleißt, Klammer zu. Er fragt mich, ob ich nicht vermögende Leute kenne, die sich für Wunder interessieren, für die Weisheit der Zahlen, für die Kabbala, auch Frauen können es sein. Ich kann ihnen viel erklären, vieles im Voraus berechnen, und ich habe einen ewig leuchtenden Totenkopf gegen alles Ungemach. Wo haben Sie den? Bei sich? Er verneint. Ich bestelle ihn für morgen zu mir, will ihn mit jemandem bekannt machen. Aus dem Gasthaus Beranek auf dem František dringt das Schreien eines Grammophons auf die Straße. Der Alte bleibt beim Fenster stehen und wartet, bis die Melodie im Schnarren endet. Das war eine Jazzbandmusik, höre ich sehr gern. Eine Jazzband macht aus den traurigsten Weisen die lustigsten. Er lacht. Nahe der Stefanikbrücke verabschiedet er sich. Morgen also wird er zu mir kommen. Er kennt das Haus genau, in dem ich wohne. Ich gehe ein paar Schritte und kehre vorsichtig zurück, um zu schauen, wohin er sich wendet. Aber er ist nicht mehr zu sehen. Zu Herrn Jonas Lieben eile ich sofort. Er ist noch in seiner Haussynagoge. Er gibt mir gerne Auskunft, wollte mich ohne dies schon warnen. Ein Schwindler ist das, ein Gauner, ein Verbrecher. Er heißt Isaschar Mannheimer und ist aus Worms. Hat in Prag schon mit der Polizei zu tun gehabt. Einmal hat er einen Wandleuchter gekauft, von einem Soldaten, obwohl das streng verboten war, noch dazu mit dem Monogramm E.W. Ganz gut hat er gewusst, dass das dem Statthalter gehört. Dem Grafen Waldstein, nicht wahr? Dem Grafen Waldstein? Wie kommen Sie auf Waldstein? Keine Idee. Dem Statthalter Weber Ebenhof, 1866. Ich war noch ganz jung. Da muss er doch heute schon sehr alt sein, der Mannheimer. Sehr, sehr alt. Er war schon damals kein Jüngling mehr. Die ganze Judenstadt hat unter ihm zu leiden gehabt. Der alte Lämmel wurde verhaftet, der Gemeindevorsteher war, und solcher Sachen hat er viele am Kerbholz. Er wird sich nicht lange in Prag aufhalten, weil ich ihn gesehen habe. Er weiß aber vieles, erstaunlich viel, und spricht doch auch sehr intelligent. Er redet viel und lügt noch mehr. Ich sage Ihnen, ein gemeiner Betrüger ist er. Als alles Mögliche gibt er sich aus, bei den Landjuden als Sendbote vom Oberrabbinat in Palästina, bei den Christen sogar, sie werden lachen, als der ewige Jude. Ich glaube, er ist sogar ein Mädchenhändler. In der ganzen Welt macht er den Juden Schande. Was hat er übrigens von ihnen wollen? Nichts, er hat mir bloß den Friedhof erklärt. Schöne Erklärungen, ich kann mir das vorstellen. Sicherlich lauter Lügen. Sagen Sie, Herr Lieben, ist es wahr, dass in dem vereinzelten Grab an der Salnitergasse ein toter Hund liegt? Gerade das hat er Ihnen gezeigt. Das sieht ihm ähnlich, das sieht ihm ganz ähnlich. Der Alte hat seinen angekündigten Besuch bei mir noch nicht abgestattet. Ende von Abschnitt 48. Gelesen von Klaus Missfeld.